Das große Identifikationsspiel. Ein Science-Fiction-Thriller von Alfred Behrens. Musik Klaus Schulze. Jim Burns' atmende Leiche. Als sei er beim Fernsehen eingeschlafen. Der Schaukelstuhl, in dem Jim Burns lag, betonte die Bewegungslosigkeit der Szene. Eine tiefgekühlte Totale. Als Di Bryson weiter in den Raum hineinkam, sah er eine Closed-Circuit-Kamera, die Jims Gesicht in Großaufnahme auf den Bildschirm brachte. Aus dem Lautsprecher kam die Tonspur des Films The Big Sleep mit Humphrey Bogart und Lauren Bacall. Good morning. So you do get up. I was beginning to think perhaps you worked in bed like Marcel Proust. Who's he? You wouldn't know him. French wife. One of my boudoirs. Betty Burns ging in die Küche, um Eiswürfel zu holen für den Whisky. Di Bryson setzte sich vor das Gasfeuer im Kamin. Jim Burns atmete. Bryson hatte ihn im Rücken, konnte ihn nicht sehen. Auf der Tonspur kam jetzt Bogarts Telefongespräch mit Sergeant Rayleigh. Hello, this is Mrs. Hello, what do you want, please? What? I called you. Say, who is this? Sergeant Riley, well, there isn't any Sergeant Riley here. Wait a minute, you better talk to my mother. Hello, who's this? Jim Burns lag regungslos in seinem Schaukelstuhl. Bryson konnte sein Gesicht nur auf dem Bildschirm sehen. Die Latexmaske über Jims Gesicht war ganz genau Humphrey Bogart 1946. Hello, who is this? Yeah, but she just told you that... Oh, you're the police. Oh, he's the police. Oh, well, that's different. What can I do for you? I can do what? Where? Oh, no, I wouldn't like that. Neither would my daughter. I hope the sergeant never traces that call. Jack the Tripper. Betty Burns kam mit den Eiswürfeln. Sie wirkte müde und abgespannt. Bryson bot ihr eine Zigarette an. Wann ist es passiert? Vor 4 Tagen. Als ich aus dem Verlag nach Hause kam, lag Jim so da. Am Schaukelstuhl hing ein Zettel. Hier. Lass ihn liegen, Betty. Er könnte sonst Schwierigkeiten haben mit der Rückreise. Mit der ich an deiner Stelle allerdings nicht so schnell rechnen würde. Den Gedanken, die Polizei oder einen Arzt zu rufen, schlägst du dir besser aus dem Kopf. Wäre nicht so gut für ihn. Jack the Tripper. Haben Sie mit irgendjemand darüber geredet? Nur mit unseren Freunden von der Liberation Press. Ist das der Verlag, der die Rainy Day News rausgibt? Ja. Jim und ich sind von Anfang an dabei gewesen, seit der Gründung 1966. Im letzten Jahr haben wir beschlossen, zusätzlich zur Zeitung eine Taschenbuchreihe zu starten. Klingt nicht schlecht. Gibt es vielleicht jemanden, der ein Interesse daran haben könnte, dass aus diesen Plänen nichts wird? Darüber haben wir in den letzten Tagen schon ziemlich intensiv nachgedacht. Und? Könnten Sie darüber vielleicht mit den anderen reden? Sie werden verstehen, dass ich erst mal wissen möchte, was mit Jim passiert ist. Okay. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen, bevor... Am 3. Januar. Genau 5 Tage bevor... Er nahm ein Taxi nach Paddington Station, um für eine Woche zu seinen Eltern nach Wales zu fahren. Wer wusste alles, dass er wegfahren wollte? Bevor Betty Burns antworten konnte, fielen auf der Tonspur mehrere Schüsse. Di Bryson drehte sich unwillkürlich um. Die Lauren Bacall-Perücke. Der Fernseher lief, als ich nach Hause kam. Sam Change und Dev Neidlinger, 2 Leute aus dem Verlag, haben die Rückwand des Gehäuses noch am gleichen Abend abgenommen. Jack the Tripper hat einen kleinen Kassettenrekorder mit einem Endlosschleifenband eingebaut. Die Closed-Circuit-Anlage, mit der er erreicht, dass Jim sich hier auf dem Fernsehschirm dauernd als Burger sieht, ist auch von ihm. Bryson drehte sich wieder zu ihr um. Plötzlich fiel ihm auf, dass sie eine Lauren Bacall-Perücke trug. Er blickte weg, um ihr Zeit zu lassen, ungestört ihre Tränen wegzuwischen. Auf dem Regal hinter ihr standen mehrere Humphrey Bogart-Biografien. The Big Sleep und The Long Goodbye von Raymond Chandler, Dashiell Hammett's Morty's Falcon, zwei Bücher über Howard Hawks und noch ein paar andere Sachen zum Thema Humphrey Bogart. Jim war nicht schwer identifiziert oder so. Er stand auf Bogie, das war alles. Das müssen die Typen rausgekriegt und ausgenutzt haben. Die Perücke hat 40 Pfund gekostet. Als Bogies Frau Lauren Bacall kann ich mich manchmal neben Jim setzen und wenigstens auf dem Fernsehschirm wieder mit ihm zusammen sein. Erzählen Sie mir doch mal was über diese Taschenbuchreihe. Betty Burns hat mich richtig neugierig gemacht. Sie meinte unser Gegenschreibprogramm. Ja. Die ersten drei Titel haben wir schon in Vorbereitung. Und was sind das für Sachen? Ja, Band 1 ist eine psychoanalytisch orientierte Untersuchung der Beziehung zwischen Star und Fan. Band 2 untersucht die Abhängigkeit der kommerziellen Fernsehgesellschaften vom werbungtreibenden Big Business. Und Band 3 ist eine Art dokumentarischer Thriller, der sich mit den Machenschaften der Bauindustrie beschäftigt. Der Branche haben wir schon ein paar gute Freunde. Die mochten von uns allen schon immer Jim am liebsten. Wieso? Was hat er ihnen denn getan? Oh, das ist eine etwas längere Geschichte. Als sie hierher gekommen sind, dürfte ihnen aufgefallen sein, dass rund um uns herum die meisten alten Häuser des Covent Garden Viertels schon leer stehen. Die sogenannte Stadtsanierung allerdings ist doch überall dasselbe. In Paris haben sie die Hallen abgerissen. Bei uns wird das alte Marktviertel kaputt gemacht. Genau, weil unter dem Deckmantel der Modernisierung nämlich riesige Gewinne zu machen sind. Wir haben uns von Anfang an geweigert, hier rauszugehen. Haben inzwischen sogar in erster Instanz ein Gerichtsurteil durchgekriegt, das dem Baukonsortium untersagt, unser Haus abzureißen. Damit sind die an dieser Ecke erstmal in ihrer ganzen Planung lahmgelegt. Naja, und als wir uns auf die Gerichtsverhandlung vorbereiten mussten, ist uns klar geworden, was im Baugewerbe so alles über die Bühne geht. Und damals hat Jim angefangen, sich voll in die Sache einzuarbeiten. Seitdem ist er natürlich ihr Darling. Sie haben uns schon eine ganze Zeit lang versteckte Drohungen gemacht. Jetzt ist es soweit, schätze ich. Okay, Mr. Change. Damit haben wir schon mal eine ganz brauchbare Arbeitshypothese. Die Baulöwen haben Jim Burns auf Eis gelegt, damit die Liberation Press hier auszieht und ihre Publikationspläne aufgibt. Wie dokumentarisch ist dieser Thriller denn? Das Beste wäre wohl, Sie lesen sich das Manuskript mal durch. Jack oder Jackie? Nachdem Di Bryson den Krimi gelesen hatte, rief er Scotland Yard an. Hier Scotland Yard? Inspektor Lemmy Ferguson, bitte. Wer spricht dort? Di Bryson. Ich verbinde. Tag Di, was kann ich für dich tun? Tag Lemmy. Mich würde mal interessieren, ob ihr einen gewissen Jack the Tripper in euren Akten führt. Welchen meinst du? Jack oder Jackie? Jack. Wir haben nämlich zwei, die auf diesen aparten Namen hören. Ist allerdings eine Sache, die wir besser nicht am Telefon besprechen. Kannst du mich heute Abend bei Parsons in der Fulham Road treffen? So gegen 7. Okay, ich komme. Fall Nummer 11. Bryson hatte Lemmy Ferguson fast 2 Jahre lang nicht gesehen. Zuletzt hatten sie zusammen an einem Erpressungsfall gearbeitet. Als Ferguson zur Tür reinkam, bestellte er ihm einen Bourbon und erzählte ihm seine Geschichte. Als er fertig war, grinste Lemmy ihn an. Fall Nummer 11. Fall Nummer 11? Wovon redest du? Von einem neuen Fall in einer langen Serie, mit der ich mich jetzt schon länger als 1,5 Jahre herumschlage. Wieso habe ich von keinem dieser Fälle was gehört? Nachrichtenpolitik, Dai. Der Yard gibt sich alle Mühe, die Sache geheim zu halten. Vielleicht hast du Lust, mir die Story von Anfang an zu erzählen. Gern. Dein Jim Burns, den man wahrscheinlich gekidnappt und zwangsgetrippt hat, ist der 11. Kultgeflippte, mit dem ich es zu tun kriege. Und die anderen 10 sind auf ebenso mysteriöse Art und Weise auf die Reise gegangen wie er. Das Einzige, was man von ihnen gefunden hat, sind ihre Körper. Leere Körper. atmende Leichen, die ohne zu verwesen vor ihren Fernsehgeräten aufgebahrt liegen. Wobei die Gesichter mit Hilfe von Closed-Circuit-Kameras auf die Bildschirme dieser Fernsehapparate projiziert werden. Die Körper sind da. Das Ich, das Selbst, das Bewusstsein ist weg. Unsere Informationen deuten darauf hin, dass diese Leute mit Unterstützung von Fluchthelfern aus der Wirklichkeit ausgestiegen und jeweils in eine spezifische Kultfigur reingeflippt sind. Irgendeine Figur, auf die sie besonders stehen. Klingt wie die ganz große Story. Ideale Methode, jemanden aus dem Weg zu räumen. Wenn ich es richtig sehe, handelt es sich bei diesen Kultgeflippten um Endstadiumsversionen von schwer identifizierten. Allerdings. Das zeigt sich ganz deutlich an Fall Nummer 1. Jack war 34, als er auf die große Traumreise ging. Hatte eine ganze Menge Geld. Penthouse in St. Joneswood, Landhaus in Sussex. Bogart-Fan. Wie dein Jim Burns. Drehte selbst schlechte Kurzfilme. Besaß er eine Closed-Circuit-TV-Ausrüstung? Ja. Außerdem zwei Videorekorder und eine Akai-Videoaufnahmeanlage. Mit einer elektronischen Kamera. Wann hat er sich in seinen Traum abgesetzt? Vor 2 Jahren im März. Seine Putzfrau hat ihn gefunden, als er wie jeden Freitag zum Saubermachen antreten wollte. Er lag als atmende Bogart-Leiche vor seinem Fernsehapparat. Die weiteren Details sind ihr vertraut. Und was hat der Yard unternommen? Nichts. So gut wie nichts. Titelseite. Di Bryson schüttelte den Kopf. Lemmy Ferguson lächelte und zog den Guardian aus der Tasche. Der Artikel, den er Bryson hinhielt, stand auf der Titelseite, gleich unter dem heutigen Datum. Friday, January the 14th. Home Office Crime Man resigns. Mr. Frank Deans, Leiter des Ressorts Verbrechensbekämpfung im Innenministerium, ist zurückgetreten. Während der beiden letzten Jahre leitete er eine Untersuchung, die sich mit angeblich weit verbreiteter Korruption innerhalb von Scotland Yard befasste. Mr. Deans war gestern Abend nicht bereit, die Gründe für seinen Rücktritt zu erörtern. Er beharrte darauf, dass sie persönlicher Natur seien. Es heißt jedoch, dass er sich im Laufe seiner Recherchen in Scotland Yard ernsthaften Schwierigkeiten konfrontiert sah. Fachleute glauben, dass die Untersuchung, wäre sie nach Mr. Deans Vorstellungen durchgeführt worden, im Jahr zu einer großen Zahl von Verhaftungen geführt hätte. Lauter schwer Identifizierte. Schade, dass Frank Deans das Handtuch geworfen hat. Kann man nichts machen. Zurück zu Jack. Nach 4 Wochen hatten wir nicht mehr raus, als dass er eine enge Freundschaft mit einem anderen Mann hatte, der ziemlich viel von der technischen Seite dieser ganzen Videogeschichte verstanden haben muss. Als wir wenigstens so viel wussten, ohne von diesem zweiten Mann, den wir Jackie nannten, auch nur die geringste Spur zu haben, passierte der nächste Fall. Ein John Lennon-Trip in Liverpool. Genau die gleiche Szene. Ich kriegte 2 Leute mehr zugeteilt. Damals konnten wir die Sache ja noch voll verfolgen, ohne von oben gebremst zu werden. Und wann wurde dir gebremst? 4 Monate später, nach dem 5. Fall. Bis dahin hatten wir allerdings schon ein paar Sachen geklärt. Jack war in Bogart reingetrippt, wie jetzt Jim Burns. Der Junge in Liverpool in Lennon. Fall Nummer 3 war ein nicht mehr ganz junges Mädchen aus Hampstead, das unheimlich auf Jean Moreau stand. Kunde Nummer 4, ein erfolgloser Maler aus Chelsea, den wir mit einer Andy Warhol-Perücke vor seinem Fernseher fanden. Wir waren froh, ein Muster zu erkennen. Lauter schwer Identifizierte. Die Wohnungen waren vollgestopft mit Identifikationsmaterial. Eine Serie sorgfältig einstudierter Manierismen. Typisch dafür ist das Humphrey-Bogart-Puzzle, das wir in Jacks Penthouse gefunden haben. Es besteht aus folgenden Teilen. Erstens einem abgetragenen Trenchcoat mit zusammengeknotetem Gürtel. Zweitens einer Gesichtsmaske aus Latex. Drittens 6 abnehmbaren Mündern. Viertens einer Videotape-Collage mit Ausschnitten aus allen Filmen Bogarts. Fünftens einem Satz unverschämten Grinsens. Sechstens einer Serie sorgfältig einstudierter Manierismen. Finger und Ohrläppchen, Finger und Lippen, Finger und Kinn und so weiter. Siebtens einem 38er Smith & Wesson Revolver. Achtens einer Tonbandcollage mit immer wiederkehrenden Tough-Baby-Sprüchen. Neuntens einem Satz Geräuschpegel. Zehntens einer Bogie-Perücke. Elftens, einem Telefonbuch der San Francisco Bay Area von 1946. Es kommen noch 4 oder 5 Stücke dazu. Aber du siehst schon, dass diese Teile zusammen ein perfektes Bild der Kultfigur ergeben, die sich daraus mühelos zusammensetzen ließe. Und was ist mit den anderen 3 Tripsters? Die hatten ähnliche Puzzles. Ich sah sie daraufhin sofort als schwer Identifizierte, die den Kontakt mit der Wirklichkeit nicht mehr ausgehalten und sich von Jackie in ihre Identifikationsfiguren hatten transportieren lassen. Das war meine Theorie. Jackie, der clevere Reiseleiter. Der Mann, der einen neuen Trick gefunden hatte, leicht und schnell viel Geld zu verdienen. Alle seine Kunden hatten ganz nette Bankkonten und alle haben sie kurz vor ihrer Reise erhebliche Beträge von diesen Konten abgehoben. Da, wo sie hingefahren sind, können sie mit diesem Geld nichts anfangen. Und wo sind sie hingefahren? Komm mit. Ich zeig's dir. Lemmy Fergusons Apartment war im Habitat-Stil eingerichtet. Vom Fenster standen auf einem langen Tisch ein Fernsehapparat mit einer Closed-Circuit-Kamera, 2 Videorekorder und eine Akai-Anlage. Als wir nach dem 5. Fall gebremst wurden, habe ich angefangen, auf eigene Faust zu arbeiten. Was war das für ein Fall? Albanischer Geheimdienstmann, James Bond geflippt. Ich habe den Körper allerdings nur einmal gesehen am ersten Tag. Am nächsten Tag war er verschwunden. Seitdem haben wir die Bremsklötze an den Füßen. Dürfte MI5 dahinter stecken. Wie alle Leute, die Sachen entwickeln, von denen der britische Geheimdienst sich etwas verspricht, genießt Jackie höchste Protektion. Summertime. Ferguson legte ein Videoband auf. Habe ich mir letztes Jahr bei der Arbeit an Fall Nummer 9 organisieren können. War zufällig als Erster auf der Szene. Auf dem Fernsehschirm kam ein etwa 22-jähriges Mädchen ins Bild. Sie stand vor einer Stereoanlage und unterhielt sich mit jemand, der auf der Mattscheibe nicht zu sehen war. Ihre Stimme trug einen leichten irischen Akzent. Sie drehte sich um und legte eine Platte auf. Über der Stimme von Janis Joplin, die leise ihre Summertime-Version sang, konnte man jetzt einen Mann reden hören. Zieh dir die Klamotten an und setz dir deine Maske auf. Wir machen mal eine erste kleine Generalprobe. Das dürfte unser Freund Jackie sein. Auf dem Bildschirm sah man, wie das irische Mädchen sich auf Janis zurechtmachte. Dann kam ein kurzes Stück Grauband und gleich darauf die ersten Flickerbilder. Ganz langsam geschaltet, immer abwechselnd das Gesicht von Janis, das Gesicht des Mädchens. Jetzt nahm das Bildwechseltempo zu. Je länger das Band lief, desto kürzer waren die einzelnen Einstellungen geschnitten. Die Gesichter gingen ineinander über. Aus 2 Stimmen wurde zugleich eine Stimme. Lemmy Ferguson schaltete den Videorekorder ab. 30 Minuten Flickerfilm von dieser Machart hier dürften das kleine irische Mädchen geflippt haben. Fiona McKay. Ob sie jetzt wohl glücklich ist? Janis Joplin's Bourbon. Lemmy Ferguson ging in die Küche und kam mit 2 Gläsern und einer Flasche Southern Comfort zurück. Trinken wir, Fiona. Ihre Unordentlichkeit hat uns weitergebracht als alles andere. Das Band lag unter einem Stapel alter Popzeitschriften. Jackie dürfte ganz schön geflucht haben. Erstens die Mehrarbeit und zweitens das Risiko, dass einer das Band findet und ihm auf die Spur kommt. Cheers. Cheers. Wollen wir mal alle Teile dieses Puzzlespiels zusammensetzen, Dai? Bryson stellte sein Glas ab, steckte sich eine Gitane an und nickte mit dem Kopf. Superfan. Jack war schwer identifiziert. Ließ sich sein Hobby an die 20 Pfund die Woche kosten. Er hatte alle Bogie-Filme auf Videotape. Alles, was je über Bogart gesagt worden ist, auf Tonband. In seinem Bücherregal fanden wir 6 Ordner mit Zeitungsausschnitten. Er hatte alle Bücher über seine Star, selbst solche, in denen Bogie nur 1 oder 2 Mal erwähnt wird. Jacks Briefwechsel mit Leuten, die Bogart kannten, füllt 3 Ordner. 1969 war er 6 Monate in den Staaten, hat jeden Ort besucht, in den Bogart auch nur einmal seinen Fuß gesetzt hat. In dem Landhaus in Sussex hängen 4 Anzüge des Schauspielers. Darunter einer, den er in Angels with Dirty Faces trägt. Jacks fixe Idee war es, Bogart zu werden. Das Einzige, was ihm dazu noch fehlte, war ein Mann mit dem nötigen technischen Know-how. Umfunktionierte Psychoanalyse. Als er Jackie gefunden hatte, konnten die beiden anfangen, das Trip-Programm auszuarbeiten. Die Requisiten waren alle da. Jackie musste nur noch die technische Ausrüstung vervollständigen. Wird alles mit Videorekordern gemacht. 4 Wochen Experimentierarbeit und sie hatten den Trick raus. Jack machte sich perfekt auf Bogart zurecht. Perücke, Gesichtsmaske, Anzüge, Schuhe, Trenchcoat, 38er Smith & Wesson. Alles, was dazugehört, um nach außen die 100%ige Bogart-Kopie abzugeben. Fehlte nur noch die Innenausrüstung. In mehreren Generalproben, für die er Jack mit Hilfe von Drogen in eine Art Trancezustand versetzte, programmierte Jackie das Denken und Fühlen seines Tripsters völlig auf Bogart um, soweit es überhaupt noch notwendig war. Das ganze Verfahren ließe sich mit dem Endstadium einer umfunktionierten Psychoanalyse vergleichen, bei der dem Patienten alle Bänder seines eigenen Selbst gelöscht werden. Dafür bekommt er den Identitätsfilm seiner Kultfigur in den Projektionsapparat seines Kopfkinos eingelegt. Flickerfilm. Als Jackie seinen Kunden soweit hatte, brauchte er nur noch die Maschinen einzuschalten. Auf Videorekorder 1 liegt eine Collage Bogie in Action. Don't go any... Alright, go on, get him up. Go on, pull your gun. Go ahead, get him up. Go ahead, try it. They're gonna get it anyway. Harry, don't. You've been pushing me around long enough. So you're gonna drive Eddie nuts, picking on a poor old rummy that never... slapping girls around. That's right, go for it. Boy needs company. Ausschnitte aus allen Thrillerfilmen des Schauspielers. Mit der Kamera der Akai-Anlage nimmt Jackie seinen Tripster auf. Anschließend schneidet er die beiden Bänder auf Videorekorder 2 zusammen. Als Bogart, Jack Flickerfilm, mit zunehmend schnellerem Bildwechsel. Zuerst eine Sekunde Bogart, eine Sekunde Jack. Dann je eine halbe Sekunde, Viertelsekunde, Achtelsekunde, bis zum genau auskalkulierten Rhythmus von 25 Bildern in der Sekunde. Als das Band fertig ist, macht Jack sich endgültig für die Reise fertig und setzt sich vor den Fernsehapparat. Countdown. Jetzt beschickt Jackie den Fernsehschirm mit dem fertigen Tripband. Jack sieht sich immer schneller Bogart werden. You're good, you're very good. What did he say? About what? About me? Nothing. What did you talk about? He offered me $5,000 for the Black Bird. Countdown start in den großen Traumraum. Die Beschleunigung dreht das Bewusstsein aus der Fassung. Jack hebt ab. Leer geflickert bleibt sein Körper auf der Startrampe zurück. Das losgelöste Bewusstsein gewinnt schnell an Höhe. Nach 30 Minuten Endrhythmus-Flickerfilm ist es oben. High. Jack ist Bogie. Listen to this. Police are hot on his trail and believe it or not, he's traveling with a woman who answers to the name of Marie and a little gray-white mongrel dog who answers to the name of Pard. Mendoza? Yeah, he squawked. I should have taken care of him when he followed me out of the hotel. Look at the tag they hung on me. Mad dog girl. Er ist da, wo Bogie ist. Im leeren Raum, im Bewusstseinsall, in den Träumen, in den Köpfen der Fans, die aus dem Electric Cinema in der Portobello Road in London, aus der Lupe am Kudamm in Berlin, aus dem Flashlight im East Village in New York, aus dem Bazin am Boulmiche in Paris kommen und sich vorstellen, Humphrey Bogart zu sein. Nacherzählung. Wir saßen in den Räumen der Liberation Press und gaben Sam Change, Betty Burns und den anderen Leuten aus dem Verlag eine Nacherzählung der Story, die Lemmy Ferguson mir bei Parsons und in seinem Apartment runtergespult hatte. Lemmy machte den Liberation Press-Leuten das Angebot, voll mit ihnen zusammenzuarbeiten. Auch auf das Risiko hin, beim Yard ausgestiegen zu werden. Sollte es dazu kommen, können Sie jederzeit hier im Verlag mitarbeiten. Vielleicht hätten Sie Lust, für das Gegenschreibprogramm ein Buch zu machen über die Korruption im Yard? Danke, notfalls werde ich darauf zurückkommen. Jetzt melde ich mich erstmal krank, dann haben Di und ich Zeit, uns um Jim, Jack und Jackie zu kümmern. Wahrscheinlich muss sich einer von uns in einem kurzen Simulationsprogramm auch auf Superfan trimmen. Anders kommen wir nicht weiter. Wir müssen raus in den großen Traumraum. Dann können wir Jim und Jack zurückholen. Ohne ihre Hilfe finden wir Jackie nie. Burns Traumraumposition. Di Bryson machte sich zum Start fertig. Es gab keine andere Möglichkeit. Er musste Jack und Jim Burns ins Bogart-All folgen. Burns Position im großen Traumraum, in den Köpfen der Fans ausmachen und den Kontaktfern suchen, in dessen Bogie-Träumen Jim seine Trip-Identität fand, ihn in dieses Apartment bringen. Dann würde Lemmy Ferguson sie nacheinander zurückholen. Di sah Lemmy noch ein letztes Mal an und lächelte. Ferguson schaltete den Videorekorder ein. Di Bryson blickte auf den Bildschirm und sah sich immer schneller Bogie werden. Hi. Ich dachte. Ich konnte denken. Ich dachte, dass ich denken konnte. Anders als Jack und Jim Burns. In Bogie-Gedanken verschlüsselt, meine eigenen Gedanken denken. Wir hatten mir im Verlauf des Trip-Vorbereitungsprogramms einen Gegencode in mein Bogart-Bewusstseinsband eingespielt. Wir hatten Bogie-Sätze genommen und ihnen eine kodierte Gegensemantik gegeben, mit der ich, sobald ich in ein Bogart-Gedankenfeld hineinkam, auf Reflexionsdistanz gehen konnte. So hatte ich mein eigenes Bewusstsein mitnehmen können auf diesen Trip. Andernfalls wäre ich sofort nach dem Start geschluckt worden. Wie Jim Burns. Roman. Zwei Tage später fand Di Bryson Jim Burns in Dublin. Im Kopf eines jungen Schriftstellers namens Hedge Simmons, der davon träumte, einen Roman zu schreiben über Humphrey Bogart. Burns war fasziniert von dieser Idee. Di Bryson auch. Allerdings weniger von der Story, die der Junge sich da ausdachte, als von der Aussicht, dass er Jim Burns auf diese Art und Weise lange in seinem Traumfeld halten würde. Ein Glücksfall, mit dem Bryson nicht hatte rechnen können. Er war darauf vorbereitet gewesen, dass der Kontaktfan über kurz oder lang aus seiner Bogart-Träumerei aussteigen und Jim Burns zum nächstgelegenen Bogiefeld weiterdriften lassen würde. Wie auch immer, jetzt war keine Zeit zu verlieren. Bryson musste Verbindung aufnehmen mit Lemmy Ferguson. Konsekutivdolmetscher. Ich ließ Jim Burns und Hedge Simmons, den jungen Autor, in ihrem Traumroman allein und schaltete um zur Bodenstation. In dem Halbgeflippten, dessen Bewusstsein bei einem Bildwechsel von 12,5 Bildern in der Sekunde über der Startrampe schwebte, erkannte ich Dave Neidlinger. Die Jungs von der Liberation Press lösten einander bei der Dolmetscharbeit ab. Dave hing bei diesem Bildwechseltempo genau in der Mitte und konnte so nach beiden Seiten Kontakt halten. Ich gab ihm meine kodierte Botschaft durch und wartete darauf, dass sie sie in Klartext umformulieren und mir Lemmy Fergusons Empfangsbestätigung rückübersetzen würde. Gute Arbeit, Di. Wir rufen Betty Burns sofort an. Die nächste Maschine nach Dublin geht in 2 Stunden. Melde dich, wenn irgendwas passiert. Betty macht sich voll auf Lauren Bacall zurecht. Soweit sie damit kommt, kannst du ja an der Auswirkung auf Simmons Traumfeld verfolgen. Ende. Umschnitte alter Super 8 Aufnahmen. Betty hatte leichtes Spiel mit Hedge Simmons. Sie brauchte ihn nicht zu überreden, mit ihr nach London zu kommen. Ihre Perücke, ihre Kleider waren Argument genug. 44 Stunden nachdem Bryson Burns in Hedge Simmons Träumen geortet hatte, lag dieser zwischen Dice und Jim Burns atmenden Leichen vor der Videoanlage. Von draußen sah ich zu, wie sie Jim in seinen Körper zurückholten. Zuerst bespielten sie auf Videorekorder 1 ein Band mit seinem toten Maskengesicht. Und dann stellten sie sich mit der Kamera der Arkai-Anlage ein Band von Hedge Simmons zusammen. Das dritte Tape hatten sie schon vorproduziert. Umschnitte alter Super-8-Aufnahmen von Jim Burns. Diese 3 Bänder klebte Lemmy Ferguson jetzt zusammen. Als er fertig war, spielte er Simmons und Jims atmender Leiche die Mixage vor. Und ich war der Einzige, der sehen konnte, wie Jim Burns, als das Bildwechseltempo zunahm und die Collage immer mehr von seinen früheren Eigenbildern zeigte, plötzlich auf dem Fernsehschirm seine alte Identität erkannte. Wenig später öffnete Jims Leiche die Augen und Simmons schloss seine, um nicht in der Gegenbewegung auf Burns geflippt zu werden. Es lief alles nach Programm. Sie nahmen Jim die Bogart-Maske ab, zogen ihm die Kleider des Filmschauspielers aus und fingen an, die Bogart-Tapes seiner Innenprogrammierung zu löschen, indem sie ihm alte Selbstidentitätsbänder spielten. Di Bryson begann, sich auf seinen eigenen Rücktritt vorzubereiten. Johnny Walker. Jim Burns konnte uns kaum was sagen, als ich zurück war. Auf Paddington Station hatten sich zwei Typen in das gleiche Abteil gesetzt wie er. Kurz hinter Rugby ging einer der beiden in den Speisewagen, um was zu trinken zu holen. Er fragte Jim, ob er auch was haben wolle. Jim sagte ja. Als er seinen Johnny Walker dann ausgetrunken hatte, ja, da ging der Tag und der Abend kam. An mehr konnte er sich nicht mehr erinnern. Wir beschlossen uns sofort, um Jack zu kümmern. Einer musste mehr wissen. Der Schatz der Sierra Madre. Di Bryson fand Jack im Bogart-Feld eines Fans namens Peter Jenkins, der einen Abenteuerroman von Jack London las und dabei ständig davon träumte, als Bogey darin die Hauptrolle zu spielen. Hatch Simmons hatte die Idee für den Trick, mit dem sie den Jungen in das Landhaus lockten, in dem Jacks atmende Leiche lag. Sie setzten eine Kleinanzeige in alle Filmzeitschriften. Laiendarsteller gesucht für Neuverfilmung von The Treasure of the Sierra Madre von Jack London. 3 Tage später meldete Peter Jenkins sich. Lemmy Ferguson erzählte ihm was von Probeaufnahmen und setzte ihn vor die Videoanlage neben Jacks und Di Brysons atmende Leichen. 5 Minuten später holten sie Jack zurück. Gleich darauf landete auch Bryson weich in seinem Körper. Jenkins machte große Augen. Während Hatch Simmons ihm die Geschichte erklärte, kümmerten die anderen sich um Jack. Er war ziemlich durcheinander, fragte immer wieder wütend nach Jackie. Es dauerte eine ganze Weile, bis sie das Puzzlespiel seiner Sätze zusammengelegt hatten. Es schien so, als habe er erstmal nur an eine 10-Tage-Traumreise gedacht, als er sich vor knapp 2 Jahren vor die Videomaschinen gesetzt hatte. Das sah nicht schlecht aus. Wie noch nie. Am nächsten Morgen war Jack klar und scharf darauf, mit uns zusammen Jagd zu machen auf Jackie. Mit der Beschreibung, die er uns von ihm gab, konnten wir allerdings nicht viel anfangen. Hatte er irgendwelche besonderen Interessen? Fußball. Eine bestimmte Mannschaft? Ich glaube, Manchester United, ja. Also George Best-Fan, oder? Allerdings, hat sich damals ziemlich stark mit Best identifiziert. Als United den Pokal gewann, wollte er sogar auf einen kurzen Georgie-Trip gehen. Scheiterte daran, dass wir nicht genügend Material hatten über den irischen Goalgetter. Das werden wir uns jetzt besorgen. Na, das Beste wäre, wir schicken gleich mehrere Leute auf den Linksaußentrip. Je mehr Spieler wir draußen haben, desto größer ist unsere Chance, Jackie vom Ball zu trennen. Vorausgesetzt, er hängt sich wieder in seine George-Best-Fantasien rein. Am Samstag spielt Manchester United im Stadion Stamford Bridge gegen Chelsea. Die BBC wird das Spiel sicher übertragen. Als Match of the Day. Wenn Best nicht gerade einen ganz schlechten Tag erwischt, dürften Samstagabend wieder einige 10.000 Leute davon träumen, das Trikot mit der Nummer 11 zu tragen. Hattrick. In der 48. Minute brachte George Best seine Mannschaft 3-2 in Führung. Di Bryson saß zusammen mit Betty Burns und Lemmy Ferguson vor den Maschinen in dessen Apartment, als Peter Jenkins, der den Dolmetsch-Job übernommen hatte, ihnen die 3-2-Durchsage von Jim Burns übersetzte. Außer Jim hatten sie Jack, Sam Change und Dev Neidlinger in den großen Traumraum über dem Stamford Bridge Stadion geschickt. Sam war der Nächste, der sich meldete. Ich bin gerade in ein neues Georgie on my Mindfeld reingekommen. Der Typ träumt davon, seinen alten Verein Sheffield Wednesday als George Best in die erste Division zurückzukanonieren. Soll ich in seinem Feld bleiben? Ja, halt mal Überwachungskontakt. Vielleicht träumt er noch was Genaueres. Jim Burns hielt sie weiter über den Spielverlauf informiert. Osgood hat zum 3-3 ausgeglichen. Herrliches Kopfballtor, 56. Minute. Danke, Jim. Hast du nicht Lust, uns einen richtigen alten Rundfunkreporter-Kommentar zu geben? Könnt ihr alles haben, Jungs. Up the Blues geben hier im weiten Rund des Stadions an der Fulham Road 40.000 Chelsea-Fans ihren Idolen im blauen Dress lautstarke Unterstützung, während Peter Bonetti sich den Ball zum Abstoß zurechtlegt. Er kommt auf Harris. Chopper Harris, was wird er anfangen mit dem Leder? Er schlägt einen langen Querpass zu Alan Hudson. Er lässt Bobby Charlton mit einer geschickten Körpertäuschung aussteigen und spielt ab zu Ballen. Ich hab Jackie! Er sitzt auf der Tribüne, dicht unter den Pressekabinen, schießt gerade ein typisches George Best Bilderbuchtor für die erste Jugend der Wolverhampton Wanderers. Ich erinnere mich jetzt, Jackie hat oft von den Bulls gesprochen, wenn wir über Fußball redeten. Er kommt aus Wolverhampton. Di und Lemmy, Ihr fahrt am besten sofort los und stellt euch an den Tribünenausgang. Jackie trägt dunkelbraune Brushed Denim Jeans von der South Sea Bubble Company, einen hellbraunen Wildledermantel mit weißem Lammfellkragen und einen rot-weißen Manchester United Fanschal. Damit er nicht wieder sagt, mit meinen Personenbeschreibungen sei nichts anzufangen, habe ich mir auch noch angesehen, was er für Schuhe trägt. Braune französische Kickers. Zufrieden? Ausgezeichnet, Jack. Okay, dann trapp mal los. Ich bleibe bei ihm. Nehmt eure Walkie-Talkies mit, dann kann ich über Betty Verbindung mit euch halten. Ice Cream Café. Nach Jacks Beschreibung hatten Lemmy Ferguson und Di Bryson keine Schwierigkeiten, Jackie zu erkennen. Sie verfolgten in die Fulham Road rauf in Richtung South Kensington. Er ging in den Ice Cream gegenüber vom Pizza Express, in dem Ferguson sich eine Capricciosa bestellte. Durch die großen Glasfenster der beiden Läden konnten sie Jackie mühelos im Auge behalten. Di Bryson ging nach hinten und rief Betty Burns an. Er bat sie, Ash Simmons, der gerade frei war, mit einem Wagen zu schicken. Kurz nachdem Simmons vor dem Pizza Express geparkt hatte, hielt auf der anderen Straßenseite ein gelber Lotus. Heraus kam eine Synod Cusack-Kopie, die in den Ice Cream hineinging und sich zu Jackie an den Tisch setzte. Synod Cusack. Jacks Kommentar ließ nicht auf sich warten. Jackie hängt tiefer drin, als ich dachte. Echter Fall von Schweridentifikation. Das Mädchen macht sich nicht nur äußerlich voll auf die Cusack zurecht, sie imitiert auch ihren walisischen Akzent. Wie kommt es, dass Jackie auf die vorletzte Geliebte von Best fixiert ist? Keine Ahnung. Werde mal versuchen, seine Träume darauf hin abzutasten. Nachdem Jackie und seine Synod Cusack-Kopie zwei Eisbecher weggelöffelt hatten, zahlten sie und stiegen in den Lotus. Di Bryson, Lemmy Ferguson und Hatch Simmons folgten ihnen. Jackie fuhr zum Leicester Square und ging mit seiner Puppe ins Warner West End Kino. Japan Discount. Sie holten Jack, Sam Change und Dev Neidlinger noch am gleichen Abend aus dem Fußballtraumraum zurück. Am Montagmorgen schminkte das Mädchen sich seine Synod Cusack-Rolle ab und fuhr weg. Ihr Wolverhampton Wanderer stieg aus seinem George Best-Traum aus. Mittags um eins fuhr er in einem weißen Sunbeam in die King's Road und ging in Alvaro's Restaurant. Lemmy und ich blieben gegenüber im Wagen sitzen. Hatch Simmons fand drinnen einen Platz an einem der Nebentische. Mit Hilfe eines Feuerzeugs aus dem Japan-Discount, das ein Hochleistungs-Mini-Mikrofon und ein Kleinstsender eingebaut waren, der auf der gleichen Frequenz arbeitete wie unsere Walkie-Talkies, konnten wir jedes Wort mithören. Einen der beiden Gesprächspartner Jackies identifizierte Lemmy Ferguson schon nach drei Sätzen als Kollegen aus dem Yard. Der andere Mann war vom Geheimdienst. Unsere Auftraggeber aus der Bauindustrie. Während die drei mit ihrem Essen beschäftigt waren, verlief das Gespräch für uns ziemlich unergiebig. Smalltalk. Bis der Geheimdienstmann plötzlich auf Lemmy zu sprechen kam. Was macht eigentlich dieser Ferguson? Der hat sich krank gemeldet. Lemmy grinste mich an. Naja, dann sind wir den wenigstens los. Und wann geht's weiter mit der Liberation Press? Das kann noch zwei oder drei Wochen dauern. Solange werden meine Leute noch brauchen, die ganzen alten Nummern der Rainy Day News durchzuarbeiten. Bis jetzt haben sie leider noch nicht sehr viel Material gefunden. Wenn wir den Typen wirklich ein Verfahren wegen verfassungsfeindlicher oder obszöner Publikationen anhängen wollen, dann muss die Sache auch stimmen. Dann müssen wir unsere Unterlagen so präsentieren, dass sie knallhart dastehen. Wird schon werden. Für den Fall, dass sie juristisch nichts ausrichten können, haben unsere Freunde aus der Bauindustrie sich inzwischen noch was anderes ausgedacht. Wollen jetzt mal ein bisschen mit Bande spielen, so über drei, vier Ecken. Die Liberation Press Leute gefügig machen, indem sie ihnen über Mittelsmänner große Druckaufträge geben und dann ganz hart die Terminschraube anziehen, die man ja wieder lockern kann, wenn die Jungs dafür artig Pfötchen geben. Schließlich soll es ja nächstes Jahr losgehen mit dem ersten Bauabschnitt in Covent Garden. Wenn die Typen dann immer noch querschießen, schlug Bella vor, dass du noch zwei oder drei von ihnen raustrippst, Jackie. Meinte, dann würden sie schon parieren. Glaube ich eigentlich auch. Außerdem könnten wir sie natürlich immer noch mit ihrem Freund Burns erpressen. Schön Scheck vom Bauindustriellen Verband. Schicke ich gern mal wieder jemanden in den großen Traumraum. Ist das jetzt nur so eine Idee oder ist das schon fest verabredet? Weller muss im Verband noch ein paar Detailfragen regeln. Welche Firmen die Druckaufträge geben und so. Wir dachten darin, in drei Wochen eine gemeinsame Besprechung anzusetzen. Damit war dieser Punkt erledigt. Das Gespräch kam wieder auf Themen, die uns weniger interessieren. Meyers gehört zu den Leuten, die wir im Yard in Verdacht haben, dass sie so einiges an Wirtschaftskriminalität abdecken. Beweisen können wir ihm natürlich nichts. Wenn man bloß an die Sachen rankommen könnte, die Frank Deans zusammengetragen hat. Ein spezieller Code. Als sie mit dem Essen fertig waren, machte Snatcher Jackie klar, dass sie in der nächsten Woche eine größere Geschichte vorhatten, zu der sie seine Hilfe brauchten. Worum es ging, war schwer zu verstehen. Snatcher verwendete jetzt offensichtlich einen speziellen Code. Immerhin kriegten wir mit, dass der Geheimdienst zwei Leute aus ihren Körpern kippen wollte. Als Meyers sich einmal versprach und nicht von Versuchspersonen, sondern von Diplomaten redete, da wussten wir Bescheid. Werbegeschenk. Später winkten Snatcher und Meyers sich vor Alvaros Restaurant ein Taxi. Jackie setzte sich in seinen Sunbeam. Dai Bryson, Lemmy Ferguson und Hedge Simmons folgten ihm die Kings Road runter in Richtung Sloane Square. 5 Minuten später bog er aus der Kensington High Street in die Church Street ein. In Portobello Road fuhr er von einem Antiquitätenhändler zum anderen. Über ihre Walkie-Talkies nahmen seine Verfolger Kontakt auf mit der Zentrale. Dev ist inzwischen in Jackies Maisonette eingestiegen und hat sein Telefon mit einer Abhöranlage ausgerüstet. Arbeitet als Sender, den ihr mit euren Walkie-Talkies empfangen könnt. Zusätzlich hat Dev noch in jeden Raum eine Wanze gepflanzt. Und als allerletzten Gag hat er ein Feuerzeug dagelassen. Im Briefkasten. Nett verpackt als Werbegeschenk der Firma Japan Discount. Walkie-Talkie Blues. Kurz nach 5 fuhr Jackie nach Hause. Er stellte seinen Wagen vor der Tür ab und ging nach oben. Wir parkten um die Ecke. Erst hörten wir, wie er seine Tür aufschloss, eine Platte auflegte sich einen Drink mixte, eine Zigarette anzündete und dabei mit sich selbst redete. Endlich mal ein vernünftiges Werbegeschenk. Dai Bryson, Lemmy Ferguson und Hedge Simmons grinsten sich an. Kurz nach 7, sie hatten gerade daran gedacht, sich ablösen zu lassen, verließ Jackie seine Wohnung wieder. Das Feuerzeug übertrug ihnen seine knirschenden Schritte auf dem Kies. Das Quietschen der Gartenpforte, das Öffnen und Zuschlagen der Wagentür. Es war wie in einem Kriminalhörspiel. Sie folgten Jackie in Richtung Hampstead. Er ging ins Everyman Cinema, um sich The Brasher the Balloon anzusehen, die 20th Century Fox-Verfilmung von Raymond Chandlers The High Window. Sie ließen sich von Dev Neidlinger und Peter Jenkins ablösen und trafen sich dann mit den anderen im Büro von Sam Change. Es war Zeit, was zu unternehmen. Wir sollten erst einmal gegen Snatcher vorgehen. Scheint mir der gefährlichste zu sein. Wenn es uns gelingt, ihn bei der Ausführung seines Plans mit den beiden Diplomaten zu stören, können wir ihn innerhalb des Geheimdienstes abwerten und gleichzeitig die Aktionen verzögern, die er mit seinen Auftraggebern aus der Bauindustrie gegen uns vorhat. Ich habe eine Idee. Weshalb schicken wir nicht an alle Londoner Botschaften, Konsulate und Handelsmissionen gezinkte Werbebroschüren der Firma AKI? Als Hauswurfsendungen. Ja, und? Ein Trick, den alle Geheimdienste kennen, ist für keinen mehr was wert. Wir zeigen mit diesem Prospekt allen Agentenorganisationen, wie das Flip-Trip-Spiel läuft. Am besten am Beispiel des albanischen Agenten, den Jackie damals auf den James-Bond-Trip geschickt hat. Im Vierfarbdruck. Snatcher wird unseren Prospekt rein routinemäßig auf den Tisch kriegen. Wozu lässt der Geheimdienst die Post der ausländischen Botschaften den schließlich überwachen? Ich höre den Mann schon fluchen. Wie soll er seinen Auftrag noch nach Plan ausführen, wenn wir das ganze diplomatische London darüber informieren? Ja, nicht schlecht, Betty. Das könnte durchaus so gehen. Ich überlege nun noch... Das ist doch alles lediglich eine Frage der Aufmachung. Ich hatte mir einen 4-Seiten-Prospekt mit mehreren Fotos vorgestellt. Außerdem 2 oder 3 kleine Skizzen und Tabellen mit technischen Daten. Die Titelseite als Reißer aufgemacht. Zum Beispiel, Lemmy kann uns das sicher besorgen, ein großes Foto des Albaniers. Slogan, machen Sie mal Ferien vom Ich mit AKI. Und dann einen informativen Text, in den man vielleicht sogar einfließen lassen kann, dass der britische Geheimdienst sich mit finanzieller und personeller Hilfestellung am AKI-Spezialprogramm für den diplomatischen Dienst beteiligt. Namen muss man ja nicht unbedingt nennen. Ich sehe Snatcher und seine Leute schon bei der AKI-Vertretung aufkreuzen. Da werden Sie schnell feststellen, dass die den Prospekt nicht gedruckt haben. Ich habe noch einen kleinen Verbesserungsvorschlag. Ich denke an Jackie. Der Junge hat bei mir ja noch ein volles Konto an Liebe. Wie wäre es, wenn wir ihn in dem Prospekt als AKI-Generalvertreter für Großbritannien ausgeben würden? Jackie Melmoth, 31 Holland Park Avenue, London W11. Vielleicht gelingt es uns, Snatcher Verdacht fassen zu lassen, Jackie würde auf beiden Schultern tragen. Automatischer Pilot. Die nächsten Tage verliefen relativ ruhig. Sie druckten den Prospekt und kümmerten sich um Jackie. Er ging kaum aus dem Haus. Über ihre Walkie-Talkies hörten sie, dass er an seiner Treppanlage bastelte. Am Mittwochabend besuchte ihn seine C-Note Cusack-Kopie. Bei der Gelegenheit erfuhren sie, dass er an einem automatischen Piloten arbeitete. Am Donnerstag war der Prospekt fertig. Sie ließen die gesamte Auflage von einem Strohmann bei der Post aufgeben. Freitag früh lag die atmende Leiche des Albaniers auf den Schreibtischen aller Londoner Diplomaten. Das reinste Andy Warhol-Hörspiel. Am nächsten Morgen fuhr ich zusammen mit Sam Change in die Holland Park Avenue, um Peter Jenkins und Dave Neidlinger abzulösen, die Jackie die ganze Nacht unter Kontrolle gehalten hatten. Schön, dass ihr kommt. Jackie ist gegen morgen mit Hilfe seines automatischen Piloten in den großen George-Best-Traum ausgeflippt. Macht die Arbeit noch langweiliger, als sie sowieso schon ist. In den Walkie-Talkies ist Schweigen. Ja. Man hört nicht, dass das gleichmäßige Atmen seines Körpers, das Summen des Kühlschranks und gelegentlich eine Wasserspülung aus den Nachbarwohnungen. Das ist das reinste Andy Warhol-Hörspiel. Kurz vor Mittag kriegten wir endlich was anderes für die Ohren. Jackies Telefon klingelte. Knappe halbe Stunde später kam ein grüner MG mit hohem Tempo die Holland Park Avenue herunter. Und hielt vor Jackies Haus. Snatcher stieg aus. Gleich darauf hörten wir ihn über unsere Walkie-Talkies die Klingel bearbeiten. Dann ließ Snatcher seinen ständigen Begleiter sprechen. Die Tür sprang auf. Er musste das Schloss zerschossen haben. Wir hörten seine hereinkommenden Schritte. Wach auf, Jackie Melmoth. Mich würde mal interessieren, wie... Ausgestiegen, hm? Hast wohl geahnt, dass ich kommen würde. Jackie, der Tripster. Jedes Mal, wenn man ihn braucht, flippt er sich raus. Damit ist jetzt Schluss, Mr. Melmoth. The Great American Disaster. Wir verfolgten Snatcher in die volle Broad. Er ging ins Great American Disaster und bestellte sich ein T-Bone Steak. Wir begnügten uns mit einem Budweiser. Wenig später ging die Tür auf. Ein Mann kam herein und setzte sich zu Snatcher an den Tisch. Snatcher redete ihn mit Mr. Weller an. Das war also unser Mann aus der Bauindustrie. Weller wollte wissen, was los war. Als er hörte, dass Snatcher durchgedreht und Melmoth umgelegt hatte, ging er voll auf Distanz. Snatcher merkte, dass er in die Abseitsfalle gelaufen war und versuchte nur noch ein bisschen Geld aus Weller rauszuquetschen. Angeekelt schob der Baulöwe ein Bündel Riesen über den Tisch und verließ wortlos das Lokal. Snatcher blickte ihm nach, bis er in seinem Jaguar davongefahren war. Dann stand er auf, zahlte und fuhr zum Flughafen Heathrow. Anderthalb Stunden später hob sein Jumbo-Jet nach Rio de Janeiro bei grauem Himmel und leichtem Nieselregen schwerfällig von der Startbahn ab. Melmoth, the Wolverhampton Wanderer. Am Nachmittag fuhren wir alle in die Holland Park Avenue. Jackie Melmoth lag so da, wie Snatcher ihn verlassen hatte. Grotesk zusammengekrümmt in seinem gut verkrusteten roten Trikot mit der Nummer 11. Poor boy. Jetzt gibt es kein Zurück mehr für dich. Nun musst du für immer draußen bleiben, auf dem linken Flügel. So lange, bis keiner sich mehr erinnern kann an den Iren, der für Manchester United die Tore schoss. Erst dann wirst du in Ruhe sterben können. Jack wollte seinem Triptechniker die Augen zudrücken. Es ging nicht. Sie waren weiter vorgetreten aus ihren Höhlen und sahen aus wie kleine Fernsehbälle. Draußen auf der Straße ging eine Gruppe Jugendlicher vorbei. Aus ihren voll aufgedrehten Transistorradios kam die Musik, die Radio London vor 2 Jahren zur Erkennungsmelodie seiner Sportsendungen gemacht hatte. Das große Identifikationsspiel. Ein Science-Fiction-Thriller von Alfred Behrens. Die Sprecher: Leo Bardischewski, Detlef Bock, Christian Brückner, Nils Klausnitzer, Marlies Compère, Wolfgang Hess, Klaus Kindler, Helmut Lange, Michael Lenz, Margot Leonard, Fred Mehr, Josef Marnot, Christian Marschall, Rudolf Neumann, Leon Reiner, Klaus Seidel, Manfred Seipold. Ton: Heinz Sommerfeld. Schnitt: Irene Thielmann. Aufnahmeleitung: Hans Eichleiter. Musik: Klaus Schulze. Regie: Alfred Behrens. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks.